dann habe ich jetzt Record gedrückt. Ja, es startet heute die Pilotfolge von Klargestellt. Und dazu, zu Klargestellt, gehört natürlich auch der Matthias, besser vielleicht bekannt als Seitem auf Twitter. Und ich würde auch direkt einsteigen und sagen, guten Tag, Seitem. Ja, hallo. Erstmal vielen Dank für die Möglichkeit, dabei zu sein. Freut mich sehr. Und ich würde, wenn du möchtest, erstmal ein paar Worte allgemein zu meiner Person sagen und auch dazu, wie wir zusammengekommen sind und was ich eigentlich bei der ganzen Occupy-Bewegung etc. im Einzelnen mache. Auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, start direkt mal rein und wenn es irgendwie ist, dann unterbreche ich einfach ganz unhöflich. Ja, sehr gerne. Also, ich bin der Matthias. Ich bin einer von diversen Leuten, die sich den Presseteam-Hut übergestülpt haben und wir versuchen zusammen, die offiziellen Sachverhalte des Camps von Occupy Frankfurt wie auch von Occupy Frankfurt insgesamt nach außen zu transportieren. Das heißt, das ist zum einen klassische Pressearbeit, wie das Veröffentlichen der Pressemitteilungen, aber zum Beispiel auch das, was für uns momentan sehr viel schwieriger ist, wie zum Beispiel den Konsens im Camp insgesamt überhaupt in eine einheitliche Form zu bringen. Ich bin, das möchte ich ausdrücklich dazu sagen, ich bin nicht der Pressesprecher. Wir verstehen uns als ein Kollektiv von verschiedenen Leuten, die durchaus auch unterschiedliche Meinungen haben können. Das heißt, wir, die wir uns als Presseteam bezeichnen, versuchen einfach nur, das so transparent wie möglich nach außen zu kommunizieren, eben mit dem Ergebnis, dass die klassischen Medien draußen auch einen Anknüpfungspunkt haben, um auf das Geschehen innerhalb des Camps und der Bewegung aufmerksam zu werden. Darf ich ganz kurz unterbrechen? Gerne. Wie viele Leute sind denn im Presseteam gerade da vor Ort? Das ist eine lockere Struktur. Derzeit haben wir ein Kernteam von ungefähr 5 Leuten. Ich hatte heute also auch insbesondere wieder dazu aufgerufen, dass wir händeringend noch mehr Leute suchen, weil wir zum Beispiel dahin kommen möchten, dass wir auch eine ordentliche Presseschau haben, dass wir die Rückmeldungen zum Beispiel auswerten. Das kann bedeuten, wir schicken eine Pressemitteilung raus. Derzeit haben wir aber nicht die Mannkraft, um zu gucken, was aus der Pressemitteilung im Einzelnen geworden ist. Es kann ja sein, dass das Medium XY generell eher negativ über das berichtet, was wir in der Pressemitteilung kommuniziert haben. Dann könnte es interessant sein, das zu wissen und auch entsprechend mal nachzuhaken. Kann es sein, dass der Redakteur, der das betreut, vielleicht persönliche Abneigungen hat, die man mit einem Gespräch klären könnte? Kann es sein, dass wir uns vielleicht missverständlich ausdrücken? Also derzeit sind wir überwiegend damit beschäftigt, die Sachverhalte zu ermitteln, nach außen zu kommunizieren. Wir suchen aber händeringend noch Leute, die gerade das, was das Drumherum betrifft, noch ein bisschen aktiv unterstützen würden. Okay, wie würde man denn das Drumherum aktiv unterstützen können? Ich meine, mit dem, was wir jetzt gerade machen, unterstützen wir auch das Drumherum, aber was ist denn vor Ort noch wichtig? Also generell sage ich immer, es muss keiner vor Ort sein. Wir haben immer wieder Anfragen von Leuten, die sagen, ich schaffe es nicht, jeden Tag aufs Camp zu kommen oder ich wohne 150 Kilometer entfernt und würde doch so gerne. Und ich persönlich sage immer, es muss keiner vor Ort sein. Es gibt Sachen, die müssen auf dem Camp stattfinden, aber alles, was jetzt die Pressearbeit im klassischen Sinne ist, das reicht eine Internetverbindung und ein PC für. Das kann auch 200 Kilometer entfernt passieren. Okay, was muss denn zwangsläufig auf dem Camp passieren, außer jetzt das Camp an sich? Du meinst, was Pressearbeit betrifft oder was speziell insgesamt den Bereich betrifft? Also Pressearbeit auf dem Camp sind Sachen wie zum Beispiel Interview der Campbewohner. Das sind Sachen, die können wir derzeit einfach noch nicht leisten, weil uns die Leute fehlen. Wir würden gerne zum Beispiel regelmäßig darüber berichten, wie ergeht es den Campbewohnern, was machen die für Erfahrungen auf dem Camp, kommen die vielleicht auch zu einer anderen Sicht der Dinge, eben weil sie permanent präsent vor Ort sind. Oder auch Sachen, die Logistik betreffen. Kann es sein, dass das Küchenteam händeringend irgendwelche Sachen braucht, die man nach außen kommunizieren sollte. Also wir verstehen uns nicht nur als Sprachrohr der Bewegung gegenüber der klassischen Presse, sondern auch als Vermittler, wenn es darum geht, Sachverhalte nach außen zum Beispiel den Bürgern darzustellen. Und das sind Sachen, die können natürlich nur vor Ort passieren. Insbesondere auch die Kommunikation der Teams untereinander. Also wir haben jetzt derzeit in Entstehung ein Videoteam. Da wird es darum gehen, Inhalte, die auf dem Camp produziert werden oder auch von außen von Dritten angeliefert werden, in ein einheitliches Maß zu bringen, um die vielleicht mit einem kurzen 5-sekündigen Trailer vorne dran auf die Plattformen zu bringen. Also wir wollen da niemanden ausbremsen, aber es ist so, dass wir natürlich versuchen müssen, so einheitlich oder sagen wir so professionell wie möglich rüberzukommen, weil die Gegenseite, gegen die wir hier mit der Bewegung vorgehen, macht das natürlich auch. Ja. Und wenn wir die Wahl haben zwischen 20-sekündigen Rückelbildchen oder vielleicht professionell produziertem Videomaterial, das es vielleicht dann auch in den offenen Kanal etc. schafft, dann ist das natürlich die bessere Option aus meiner Sicht. Absolut, das ist keine Frage. Ja, das brauche ich dir als jemand, der einen professionellen Podcast macht, natürlich gar nicht erzählen. Da sprechen wir, denke ich, die gleiche Sprache. Wobei es wird langsam professionell, es wird langsam. Ja, naja, man muss sein Licht nicht unter den Scheffel stellen. Aber. Ich will einfach nur sagen, es gibt verschiedene Sachen, die können halt zwangsläufig nur auf dem Camp passieren, weil sie mit dem Camp eng verknüpft sind, aber alles, was die Peripherie ist, wie zum Beispiel jemand, der einfach nur am Tag eine Stunde durchs Internet surft und Links sammelt, wo wurde über Occupy Frankfurt berichtet, wo wurden vielleicht extrem negative Kommentare abgegeben? Vielleicht ganz kurz Occupy Frankfurt nochmal in einem Satz, wenn das überhaupt geht, zusammengefasst, damit die noch nicht so informiert sind, sich dann ganz kurz informieren können. Ja, also Occupy Frankfurt sagt immer, wir sagen immer, wir sind eine Bewegung, die entstanden ist aus dem, was derzeit an der New Yorker Wall Street passiert. Die New Yorker selber beziehen sich unter anderem auf den Frühling in Nahost, Tahrirplatz und so weiter. Wir sehen uns als logische Konsequenz dessen und versuchen den Geist der, ich will das nicht Revolution nennen, aber den Geist der Veränderung, der da derzeit an der New Yorker Wall Street zu spüren ist, nach Europa, nach Deutschland zu bringen und hier speziell nach Frankfurt, weil wir natürlich sagen, wenn es einen symbolträchtigen Ort gibt, um das Fehlverhalten am Finanzmarkt oder das, was da alles falsch läuft, darzustellen, dann muss das Frankfurt sein. Nicht nur wegen der Hochhäuser und Bankentürme, sondern insbesondere auch wegen des Sitzes der Europäischen Zentralbank. Okay, das ist eine ganz klare Aussage jetzt für die sich damit gar nicht beschäftigt hatten bisher. Ja. Und wir sagen auch, und das möchte ich auch nochmal hervorheben, wir sagen nicht, wir haben fertige Antworten für alles. Wir sagen erstmal, wir haben festgestellt, dass in unserem Gesamtsystem, das betrifft nicht nur Wirtschaft, sondern auch das gesellschaftliche Miteinander, dass da einiges schief läuft und dass man einfach jetzt mal eine Zäsur machen und überlegen muss, wo können wir gemeinsam einen Ausweg finden. Das ist ja auch dieser klassische Spruch mit den 99%, was wir aus Amerika übernommen haben. Wir sind eigentlich die 99% und lassen uns fremd steuern von Leuten, die offensichtlich nicht 100% wissen, wie es funktioniert, sonst würde nicht so viel derzeit so schief laufen. Wobei, da gibt es ja eine gerechtfertigte Kritik, wenn ich an die Stelle einmal ganz kurz da reinhaken darf. Es sind ja eigentlich gar keine 99, sondern wenn wir es vernünftig rechnen, wären es 90%. Ja, richtig. Das ist eine symbolträchtige Zahl, genau. Das haben wir auch so übernommen. Das sind dann Mathematikspielchen. Also generell, ich sage auch lieber, es ist einfach die Mehrheit der Bevölkerung, die sich fremdgesteuert fühlt oder zumindest das Gefühl hat, dass ihre Ziele durch die gewählten Volksvertreter nicht in so einer optimalen Form umgesetzt werden, wie es sein könnte, eben durch Einflussnahme von Lobbys, durch Mauscheleien unter der Hand etc. Okay, aber ihr werdet jetzt nicht pausenlos zugequatscht mit, ihr seid an der Realität vorbei, es sind nur 90%, weil einiges ist ja egal, ob es jetzt 99 oder 90 sind, es ist und bleibt die Mehrheit. Richtig, richtig. Also die Diskussion müssen wir eigentlich wenig bis gar nicht führen. Das habe ich jetzt in der Form auch nicht mitbekommen. Die meisten Leute sind erstmal froh, dass sich überhaupt was tut. Wir haben, wenn es jetzt um zum Beispiel Passanten geht, die am Camp vorbeikommen, einen sehr positiven Zuspruch von Leuten, die einfach mal gucken wollen oder die einfach auch zum Teil nur sagen, super, dass ihr das macht, das war lange überfällig. Okay. Insgesamt, ich merke halt, es ist ein enormer Fortschritt, dass überhaupt Leute anfangen, sich Fragen zu stellen oder auch auf dem Camp zum Beispiel wildfremde Leute miteinander ins Gespräch kommen. Da sind Leute auf dem Rückweg von der Arbeit, zum Teil auch Banker, die aus den Türmen kommen, die einfach mal schauen, was da eigentlich gemacht ist oder was geplant ist, die einen Infozettel mitnehmen etc. Und das ist aus meiner Sicht der erste Schritt, um überhaupt was zu ändern, dass Leute mal aufeinander zugehen und sich vielleicht gegenseitig die richtigen Fragen stellen. Okay. Was geht denn, wenn wir da jetzt so einen Brückenschlag machen wollen oder möchtest du noch was zur Klarstellung und generell zum Projekt Occupy Frankfurt sagen? Naja, ich sag mal, positiv aus meiner Sicht ist auf jeden Fall dafür, dass es so wildfremde Leute sind, die sich in so kurzer Zeit erst kennen, dafür läuft es eigentlich sehr gut. Wir haben am ersten Wochenende 8.000 Leute auf die Straße gekriegt, wir haben am zweiten Wochenende 5.000 Leute auf die Straße gekriegt und was mich besonders freut, als jemand, der in der Pressearbeit involviert ist, wir haben sehr positives und auch sehr breit gefächertes Presseecho. Das geht los mit dem Fernsehauftritt im ZDF bei Maybrit Illner über sehr, sehr, sehr viele Rundfunk-Fernsehanfragen von anderen Stationen über sehr viele Berichte, sei es die Hessenschau im hessischen Fernsehen hier, sei es regelmäßige Radioauftritte etc. Also wir haben ein sehr positives Presseecho und jeder, der mal irgendwo in der Pressearbeit involviert war, weiß, egal ob positiv oder negativ, Hauptsache erstmal im Gespräch bleiben. Und den Punkt, muss ich sagen, haben wir wirklich erfüllt Insbesondere, wenn man sich halt vor Augen führt, wie kurz das Ganze erst existiert. Okay. Und insofern, wir würden das Ganze gerne noch ausbauen, weil da ist noch längst nicht das Maximum erreicht dessen, was man nach außen transportieren kann. Heute zum Beispiel haben wir kommuniziert, dass ab morgen kostenlose öffentliche Workshops beginnen werden auf dem Gelände. Das ist so eine kleine Sache, die ich finde, die so ein weiteres Puzzlestück in einem großen Ganzen sein könnte. Was für Workshop gibt es da? Es wird erstmal zwei Workshops geben. Der eine setzt sich mit der Polizeiarbeit auseinander. Beim anderen geht es um andere gesellschaftliche Fragen. Und es wird einfach erstmal eingeladen, im Rahmen eines kleinen Vortrags den Kenntnisstand zu erweitern und dann entsprechend an Gesprächsrunden teilzunehmen, um zu einer erweiterten Sicht der Dinge zu kommen. Das sind auch Sachen, die entstehen da in Eigenregie auf dem Camp, werden dann auch gemeinsam durch diese sogenannte Acampada, die täglichen Sitzungen, abgesegnet. Und dann findet sowas erstmal statt. So ein Workshop klingt, werden die gefilmt, diese Workshops, damit sich die geneigten Leute dann auch irgendwo zu Hause anschauen können? Ich vermute mal nein, sag aber ganz ehrlich, derzeit leidet das ganze Camp ein bisschen unter der mangelnden Organisation, was man auch in Relation setzen muss, wie gesagt, zu der kurzen Zeit und der Tatsache, dass sich eigentlich fast keiner vorher irgendwie kannte. Langfristig wird das mit Sicherheit passieren. Ich wage zu bezweifeln, dass morgen oder übermorgen das Ganze gefilmt, geschweige denn live gestreamt wird, aber langfristig wird sowas mit Sicherheit kommen, weil das ist jedem auf dem Camp klar, dass wir die modernen Medien, Internet, Videostreams etc. noch sehr viel stärker nutzen müssen. Okay. Ja, wollen wir vielleicht mal zur Grundstimmung den ersten Teil nach der Vorstellung einläuten? Gerne. Und vielleicht mal auf die Grundstimmung, die jetzt gerade auf dem Camp herrscht, in Bezug auf Unterwanderung einfach mal ansetzen. Gerne. Also wir haben momentan, das kann man auch ganz offen so sagen, wie es ist, wir haben eine gewisse Unsicherheit auf dem gesamten Camp, weil wir von Anfang an feststellen mussten, dass es halt eine große Menge von Gruppen gibt, die ich jetzt erstmal pauschal als Trittbrettfahrer bezeichne. Ja. Es sind viele Gruppen dabei, von denen keiner von uns, der in der Thematik da tiefer drin ist, zuvor gehört hatte. Also ich zum Beispiel hatte mal am Rande Gruppe Zeitgeist als Begriff gehört, aber so massiv, wie ich denen jetzt vor Ort da begegnet bin, das ist auch für mich eine völlig neue Erfahrung, das sage ich ganz ehrlich. Insofern betrachte ich das für uns alle auch als Lernprozess, weil wir da Zugang zu einer Welt haben, die fast allen von uns völlig fremd war bislang. Das heißt, es ist auch ein Faktor in meinen Augen, der stark zu so einer Unsicherheit führt, dass man da Leute hat, die sich irgendwelche Sachen auf die Fahnen geschrieben haben und man das erstmal in Relation setzen muss, weil man dem Ganzen zum ersten Mal gegenübersteht. Okay, wie läuft denn die Unterwanderung vor Ort ab? Also um da jetzt mal so ein Highlight, so ein griffiges, problematisches Highlight zu haben. Wie läuft das ab? Ja, ein Highlight ist zum Beispiel, dass Leute, die vor Ort sind, sage ich mal ganz, ganz allgemein, Leute, die vor Ort sind, um Lösungen zu finden, sich erstmal Fragen stellen und dass andere Gruppen dann halt da sind, wie zum Beispiel jetzt vielleicht Zeitgeist oder andere, die mit fertigen Parolen aufs Camp kommen oder fertige Lösungen präsentieren. Und dann auch entsprechend natürlich dominant in Gesprächsrunden auftreten etc. oder auch vielleicht sich gar nicht irgendwelcher Kritik stellen wollen, eben weil die Lösungen schon fix und fertig präsent sind. Und das ist was, das bei Leuten, die wirklich da vor Ort sind, um sich selber erstmal eine Lösung zu erarbeiten, natürlich zu Unmut führt. Okay. Ja gut, das ist natürlich schon Banane. Also ich meine, das sagt komplett konträr. Ich gehe ja nicht mit einer fertig vorgefestigten Parole, nenne ich sie jetzt mal, irgendwo zu einem Camp, wo ich ja eigentlich, wenn ich es böse ausdrücken will, ja nichts zu suchen habe. Weil das ist ja kein Polit-Camp. Richtig, richtig. Das ist ja jetzt kein, wir vertreten eine schwerstpolitische Ansicht-Camp. Nee, das sagt auch jeder von uns. Also wir kommunizieren grundsätzlich nach außen, dass wir eine Versammlung oder Vereinigung von Leuten sind, die möglichst ohne Parteisymbole, ohne religiösen oder sonstigen Hintergrund da zusammenkommen. Wir sind Bürger, die einfach mit der gesellschaftlichen Struktur, so wie sie ist, unzufrieden sind. Und wir alle haben nicht das Patentrezept, wie es besser laufen könnte. Wir wissen nur, dass sich erstmal was ändern muss. Und alle, die da normalerweise am Camp sitzen oder die Idee hatten, das aufzuziehen, haben erstmal gesagt, wir versuchen erstmal die richtigen Fragen zu finden, bevor wir Antworten haben. Und wir müssen aber auch merken, und das wird sich jeder eingestehen, der sich ein bisschen damit der Situation vor Ort beschäftigt hat, was uns natürlich ein bisschen zuwiderläuft, ist die Tatsache, dass alle anderen, die uns als Trittbrettfahrer missbrauchen, sage ich jetzt mal, natürlich sehr viel besser aufgestellt sind. Irgendwelche Organisationen, Parteien etc., die dann kommen, ihre Fahnen da versuchen zu schwenken etc., die haben natürlich eine ganz andere Struktur im Hintergrund, eben weil die schon jahrelang zusammenarbeiten, sich gefestigt haben und nicht erst wie wir seit 14 Tagen da auf dem Platz zusammenkämpfen. Wie sieht es denn aus mit solchen massiven Sachen, die ja halt passieren können, wenn Menschen da zusammentreffen? Gibt es auf dem Camp irgendwelche Mobbings, Diebstähle oder irgendwelche anderen Sachen, die einfach da nicht hingehören? Also man muss, was ich erstmal dazu sagen muss, wir haben das große Glück, dass wir eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit mit der Frankfurter Polizei haben, die extrem, sei mal, kooperativ, freundlich und hilfsbereit ist. Wir hatten keine Probleme mit den diversen Demonstrationen rein vom Ablauf. Wir haben auch die Rückmeldung von der Polizei bekommen, dass die sehr zufrieden mit der Durchführung, der friedlichen Durchführung sind. Und das ist erstmal was Positives. Also wir haben die Erfahrung gemacht, wenn es zum Beispiel mal abends Besoffene auf dem Platz gibt, irgendwas in der Richtung, Leute, die lauter werden, dann läuft es eigentlich so, dass wir die Polizei rufen, die kommt und die Leute vom Platz entfernt. Also das muss man wirklich positiv hervorheben, dass wir da einen sehr guten Draht haben. Gerade wenn man sieht, wie das zum Beispiel jetzt in Berlin gelaufen ist, wo die Demo und die Besetzung da vom Reichstag ja einen ganz anderen Verlauf genommen hat. Ist natürlich auch ein anderes Kaliber, ne? Ich meine, das Richtig. ist eine Bannmeile und die EZB hat, soweit ich jetzt weiß, haben die noch keine Bannmeile. Nee, also da könnte man auch mal in einer anderen Sendung drüber streiten, ob das da taktisch die cleverste Vorgehensweise war. Ich sage jetzt, das muss Berlin für sich entscheiden oder kommunizieren für Frankfurt an sich. Wenn man das so als Insel betrachtet, können wir nur sagen, es läuft insgesamt mit der Polizei und speziell auch mit der Stadt Frankfurt sehr gut. Und der Platz, den wir da haben, zentral in der Innenstadt vor der EZB, ist mit Sicherheit auch nicht der schlechteste. So, um auf die anderen Punkte zu sprechen zu kommen, natürlich gibt es Diebstähle. Was mich momentan so ein bisschen am meisten an der Situation stört, ist halt diese generelle Unsicherheit. Man weiß nicht, sind das die normalen Diebstähle, mit denen man jetzt einfach leben muss, weil fremde Leute auf engstem Raum beisammen wohnen? Oder sind es Diebstähle, die vielleicht bewusst platziert werden als Sabotageakt? Also wir sind da momentan in der Klärung. Es führt halt generell zu so einer Unsicherheit, wenn du nicht mehr weißt, wem kannst du jetzt wirklich was anvertrauen? Also natürlich sehr unpraktisch, gerade weil da jetzt kein Großraum da ist, sondern auf engstem Raum sich dann da nur schwerst vertrauen zu können, führt da ganz schnell zu einem Inselsyndrom des Richtig. Misstrauens und das kann dann wirklich ganz bösartig enden. Ja, und das ist halt eine Plattform, sag ich mal, auf der alle, die irgendwie mit vorgefertigten Lösungen kommen, natürlich dann aus dem Vollen fischen können. Richtig. Weil wer fertige Antworten hat, der profitiert eher von der Unsicherheitsstimmung. Und was man natürlich auch sagen muss, uns kommt jetzt auch nicht gerade zugute, dass es mittlerweile wirklich richtig kalt wird nachts. Also es dauert noch 4 Wochen, schätze ich mal, dann haben wir Nachtfrost und Schnee und was alles dazukommen kann. Und es ist schon jetzt wirklich sehr hart für die ganzen Camper, die da wirklich auf dem kalten Boden nächtigen. Und ein paar Wochen, wenn die Unsicherheit in der Form noch existiert, könnte ich mir vorstellen, dass es schwierig wird mit dem Camp. Auf jeden Fall, wenn die Stimmung dann da einmal gekippt ist und dann auch so externe Einflüsse dazukommen, dann bin ich von überzeugt, dann ist ruckzuck Feierabend. Ja. Also das tut er ganz. Und natürlich, wie du gerade schon richtig sagtest, die halt da sind mit ihren vorgefertigten Parolen, wer das ist, da sprechen wir ja gleich nochmal drüber. Die profitieren davon natürlich maximal. Ja. Also generell, wir als Presseteam sagen immer, es bringt nichts jetzt, die Unsicherheit nach außen zu transportieren. Wir müssen gucken, dass wir mit einer Stimme sprechen, eben um da nicht noch zusätzlich Panik reinzubringen. Andererseits sagen wir natürlich auch, man kann zentrale Probleme nicht unter den Tisch kehren und auf der anderen Seite Transparenz fordern. Wir fordern ja insbesondere, was den Finanzmarkt betrifft, die Politik betrifft, deutlich mehr Transparenz, weil der Bürger zum Einzelnen gar nicht weiß, was mit ihm passiert und mit seinem Geld und seinem Habe. Und wir können dann auf der anderen Seite natürlich zentrale Probleme wie jetzt Unterwanderung, Diebstahl etc. auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Ich bin immer ein Freund dafür, erstmal den Ball flach zu halten, um es so zu formulieren und erstmal zu gucken, was hängt eigentlich wo zusammen oder was könnte wem eventuell nutzen, weil hinter den meisten Sachen ja irgendwo eine Zielrichtung steckt. Aber ich halte auch nichts davon, das Ganze insgesamt unter den Tisch fallen zu lassen. Würde ich genauso sehen, würde ich dir jetzt völlig dabei zustimmen. Also ich Vollkommen. kann ein praktisches Beispiel geben, um das in Relation zu setzen. Wir hatten jetzt vor 2 Tagen bei der letzten Demo am Samstag, wurde einen Tag zuvor angekündigt von der NPD, dass die eventuell auftauchen wollen in großer, mittlerer, kleiner Mannstärke, wie auch immer, und Fahnen schwenken. Wir als Presseteam haben bewusst gesagt, das kommunizieren wir überhaupt nicht. Die NPD hat irgendwo in Nordhessen 10, irgendwas Prozent. In Frankfurt schafft die es nicht mal ins Stadtparlament. Also wenn die so eine Meldung platzieren, rein strategisch, dann machen die das, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Und jeder bescheuerte Facebook-Post, jeder einzelne Blog-Eintrag irgendwo spielt denen in die Hände mit all den Leuten, die in wilder Panik rumrudern. Also in solchen Fällen sage ich, da müssen wir das Steuer in der Hand behalten. Sowas kommunizieren wir nicht nach außen. Da reden wir drüber, falls irgendwas passiert, aber wenn nichts passiert, so wie es am Samstag gelaufen ist, ist es keine einzige Zeile wert. Da muss man wirklich auch sagen, wir müssen den Kurs vorgeben, wir müssen uns einig sein, wie wir nach außen sprechen, weil die Panik an sich entsteht von ganz alleine. Einig sein, wie wir nach außen sprechen, beziehungsweise ich ja nicht, weil ich bin ja nur Verbraucher, ja. Aber einig sein, wie ihr nach außen sprecht, ist ja der Ex-Pressesprecher, der Wuff. Ja. Mhm. Der hat ja nach außen gesprochen. Ja. Tut er jetzt ja nicht mehr. Genau, also es sieht so aus, noch vor der ersten Demo, bevor das Ganze losging, hat sich eine kleine Gruppe von Leuten gefunden im Internet, da war ich unter anderem auch dabei, aber auch viele, viele andere, die gesagt haben, wir müssen mal irgendwie anfangen, der 15. steht vor der Tür, es muss was vorbereitet werden. Das sind so banale Sachen wie zum Beispiel die Demo anmelden oder auch mal irgendwo im Internet Reklame machen. Das war einfach so, dass verschiedene Leute, ohne sich zu kennen, das Bauchgefühl hatten, wir müssen jetzt irgendwie was machen, wenn es in Frankfurt am 15. dazu kommen soll. Und dann fing das an, dass wir einfach zum Beispiel Pressearbeit gemacht haben. Es wurde dann eine Internetseite mit einem Wiki erstellt und so weiter. Alles unterschiedliche Leute. Es ging einfach mal los. Und dann kam auf einmal, wahrscheinlich auch als Echo dieser Pressearbeit und aufgrund des allgemeinen Interesses am Thema, die Anfrage von Maybrit Illner, ZDF. Und da war die Frage erstmal, wer geht da hin? Und es ist nicht jeder bereit, sich vor so einem großen Publikum ohne Medienpresseerfahrung da auch solchen Fragen zu stellen. Und es hat sich dann letzten Endes der Wolfram Siener bereit erklärt. Hat das auch, muss man sagen, aufgrund seines jungen Alters eigentlich gut gemacht. Da kann man drüber streiten, wie das jetzt letztendlich gelaufen ist. Die einen sagen super, die anderen nicht so toll. Das ist wahrscheinlich auch eine Frage des Alters, wie man das rezipiert. Aber wenn man das erstmal so für sich betrachtet, kann man sagen, okay, Haken dahinter ist ganz gut gelaufen. Was im Nachhinein dann halt rausgekommen ist, ist, dass da eventuell eine gewisse Beziehung zu Zeitgeist bestehen könnte. Das sage ich mal bewusst im Konjunktiv, weil ich auch sage, ich hinterfrage Sachen ganz gerne, aber das ganze Zeitgeist-Thema ist für mich völlig neu. Okay. Ich habe, wie ich auch schon eingangs sagte, vor dieser ganzen Camp-Geschichte nur mal den Namen gehört, aber weiß viel zu wenig. Also ich insbesondere lerne zu dem Thema jeden Tag was Neues dazu und finde es erstmal sehr erstaunlich, was sich da als Subkultur so in Deutschland alles etabliert hat. Ja. Was den Wolfram betrifft, ich selber habe nur sehr losen Kontakt zu ihm. Es war eigentlich so einhellige Meinung vom Camp, dass sich viele dran gestört haben, dass es einen zentralen Pressesprecher gibt. Das ist das, was ich eingangs gesagt hatte. Also diese ganzen Acampadas, diese Runden, in denen man sitzt und diskutiert, die versuchen, einen gemeinsamen Konsens zu erarbeiten. Und wenn man das Konzept sich verinnerlicht, dann ist es natürlich schwierig, wenn sich einer hinstellt und nach außen sagt, ich bin der Pressesprecher. Auf der anderen Seite, jeder, der Pressearbeit oder Medienarbeit mal gemacht hat, weiß natürlich auch, so funktioniert die Pressewelt. Die Pressewelt braucht einen Pressekontakt, einen Pressesprecher, der sich hinstellt und sagt, ich vertrete die offizielle Meinung nach außen, genau wie es Unternehmenssprecher etc. gibt. Und wir haben das jetzt derzeit erstmal so gelöst, dass wir nach außen kommuniziert haben, dass der Wolfram Siener nicht mehr Pressesprecher ist, sondern dass künftig ein Team von Sprechern die Medienanfragen beantworten wird. Das ist aus meiner Sicht jetzt nicht die optimalste Lösung, aber es ist ein guter Kompromiss zwischen gar nicht kommunizieren können und Pressearbeit vernachlässigen und dem, so wie es jetzt laufen könnte. Also im Zweifelsfall heißt es halt, dass eine wechselnde Anzahl von Leuten Fragen beantwortet und sich mit der Mehrheit des Camps, die an dem Prozess teilnimmt, vorher irgendwie abstimmt. Und für uns von der Pressearbeit, da kann ich vielleicht gerade noch anknüpfen, ist es so, wir haben halt Meldungen, die wir ohne Rücksprache kommunizieren. Das sind die nackten Fakten, wie zum Beispiel, wir hatten 5000 Leute auf der Demo, es verlief alles friedlich. Und es gibt andere Sachen, die wir auch dann in dem Fall über die Acampada mit dem Camp vorher abstimmen, bevor wir die nach außen kommunizieren. Eben weil wir sagen, wir sind nicht die da den Kurs vorgeben, wir sind bloß die Pressestellung und sprechen die Meinung des Camps nach außen. Okay. Warum tun wir denn das, was wir jetzt tun? Also wie ist der Prozess oder warum ist es so? Warum machen wir jetzt das Klargestellt-Gespräch und warum machen wir das wöchentlich? Ja, also ich muss sagen, ich bin erstmal sehr dankbar dafür, dass wir die Möglichkeit haben, weil das für uns alle eine Möglichkeit ist, um diversen Medienberichten auch wirklich entgegenzusetzen, dass wir uns mit dem Thema aktiv beschäftigen. Es gab in den letzten Tagen den mittlerweile berühmten, sage ich mal, Taz-Artikel, in dem behauptet wurde, dass das gesamte Camp mittlerweile von Zeitgeist unterwandert ist, an dem wir alle ein bisschen zu knabbern hatten, gebe ich zu. Mhm. Und ich denke mir halt, oder wir denken uns, die Lösung ist nicht einfach zu dementieren, die Lösung ist zu zeigen, wir haben dem was zu entgegenzusetzen und zwar begründet entgegenzusetzen. Und deswegen bin ich ganz dankbar, dass wir jetzt hier zusammen in Kooperation diesen Podcast machen Und die Idee dahinter, die Zielsetzung aus unserer Sicht, ist ja, dass wir sagen, wir analysieren, wer bei uns als Trittbrettfahrer auftritt, sowohl auf dem Camp als auch auf den Demos, wer das aus welchen Gründen machen könnte und ob sich sowas überhaupt mit unseren Zielen annäherungsweise deckt. Ja, muss ja mal kurz räuspern. Hm? Ihr habt ja, ich sag bewusst ihr, damit ich da eine gewisse Distanz auch habe, also vielleicht mag das dem geneigten Hörer dabei noch nicht so ganz klar sein, weil ich halt oft auch jetzt schon angeschrieben wurde via Twitter und auch via Mail. Ich habe mit Anonymous so erstmal gar nichts grundsätzlich zu tun. Mhm. Das würde jetzt auch gar nicht mehr gehen, weil es ja eigentlich auch der Anonymous-Idee widersprechen würde. Mhm. Also ist ja völlig zweifelsfrei. Richtig. Genau. Ich habe, wie gesagt, nicht sehr, sehr, sehr viel damit zu tun. Ich bin der Verbraucher, ich verpodcaste das, mal hier, mal da. Ich spreche mit Anonymen, das ist auch gar keine Frage, was jetzt aber nichts Besonderes ist. Dass ja jetzt nicht so man sagen kann, oh, der darf mit Anonymen hier sprechen oder so. Mm-hmm. Ja, das ist ja nichts Besonderes. Das ist im Gegenteil. Also ich glaube schon, dass viel mehr von euch gerne mit, in Anführungszeichen, normalen Menschen, also nicht anonym dann, aber in ganz großen Anführungszeichen, dass da schon der Kontakt gesucht wird. Ich kann mal kurz von Dortmund erzählen, wo wir halt waren. Jarkil und ich, wir waren ja in Dortmund. Und wir waren auch maskiert in Dortmund. Also das war schon sehr exotisch. Also es hat niemand so richtig Kontakt sich zu trauen gesucht zu uns. Ja, es war immer so, ah, guck mal hier, die Maskierten und die Kinder hatten auch ein bisschen Angst. Also von unserer Seite mussten wir die Sache dann auflockern. Ja, also ich würde jetzt nicht auf so einer Occupy-Demo unmaskiert rumlaufen, das würde ich nicht tun. Mhm. Das hat andere Gründe, aufgrund des Scientology-Podcasts muss ich da auch noch ein bisschen vorsichtig sein. Richtig, ja. Aber anonym und Anonymous bin ich halt so einfach nicht. Ist auch gut, dass ich das so nicht bin, meiner Meinung nach, weil dann habe ich eine ganz andere Sicht auf die Dinge noch. Richtig, also gerade als jemand, der den Podcast veranstaltet, ist natürlich gut, einen neutralen Standpunkt einzunehmen, völlig richtig. Absolut. Absolut. Ich kann vielleicht gerade zu der Maskenthematik noch was sagen, weil das bei uns auch ein großes Thema, weil bereits vor der ersten Demo von den ganzen Anons sehr viele Fragen reinkamen, sind denn Masken erlaubt, Vermummung etc., ja, nein. Wir haben das dann so kommuniziert, dass wir drum bitten, aber auch wirklich nur als Bitte, weil wir ja niemandem da Vorschriften machen können, dass wir darum bitten, möglichst unvermummt zu kommen. Es gab dann so Vorschläge wie zum Beispiel, wir tragen die Masken am Hinterkopf und eine Sonnenbrille etc. Die Polizei selber begrüßt es auch, wenn Masken nicht getragen werden, aber es wurden bei beiden Demos viele Masken gesichtet und es war kein Problem. Generell sagen wir nach außen, den Parteien, die kommen, möglichst packt eure Flaggen wieder ein, verteilt nicht irgendwie Zeug, was nur für euch steht und nicht für die gesamte Sache. Die Anons zieht die Masken nicht auf, aber letzten Endes, wir sind eine Sammlung von Individuen, die ein gemeinsames Ziel verfolgen. Und wenn der eine meint, er braucht die Maske aus verschiedensten Gründen oder wenn der andere sagt, ich muss unbedingt meine Parteifahne schwenken, dann ist es halt so. Hm. Auch da, sage ich mal, aus meiner ganz persönlichen Sicht, diese ganze Sache kann nur funktionieren, wenn wir die Masse kriegen. Egal, ob das jetzt 90% oder 99% sind. Und dazu gehört, dass möglichst viele an einem Strang ziehen. Und wenn ich die Wahl hätte, ich jetzt, wie gesagt, nur für mich gesprochen, persönlich, wenn ich die Wahl hätte, dass da 5.000 sind ohne Maske oder 50.000 und jeder bringt irgendein Zeichen oder Abzeichen mit, dann nehme ich im Zweifelsfall lieber die 50.000, wenn die sich friedlich durch die Straßen bewegen. Klar, überhaupt gar keine Frage. Ich denke nur, dass es sehr, sehr, sehr, sehr schwierig ist, mit diesen Spagat zu schaffen aus Maske und keine Abzeichen. Und ich glaube, dass vielen einfach nicht klar ist, also den Verbrauchern eben halt, dem normalen Bürger, warum diese Maske. Und ich denke, die erzeugt einfach auch Angst irgendwo, stellenweise. Oder Respekt. Nennen wir es einfach mal Respekt. Richtig. Also was ich mitbekommen habe, speziell bei den Frankfurter Demos, von denen ich jetzt sprechen kann, da ist in der Tat eine große Verwunderung, dass man doch so viele einheitliche Masken sieht und die gar nicht zuordnen kann. Mhm. Ich merke aber auch, dass mittlerweile da ein gewisser Informationstransport stattfindet. Also jetzt zum Beispiel letzte Woche war das, glaube ich, kam ja im ZDF Neues aus der Anstalt, wo auch eine Anon-Maske auf der Bühne getragen wurde. Das sind so Sachen, wo man mittlerweile merkt, die Maske findet langsam Stück für Stück auch Einzug in die Massenmedien. Ja, man muss nur aufpassen, dass es nicht ein Teil der Popkultur wird, ne? Richtig, richtig, richtig. Da muss man einfach ein bisschen aufpassen. Ich hatte da ja mit dem kotzend Einhorn schon drüber gesprochen. Mhm. Die größte Angst ist jetzt natürlich, dass irgendwann bei H&M T-Shirts zu kaufen gibt mit der Maske da drauf. Ja, richtig. Das ist einfach gerade so die ganz große Angst. Weil dann weiß man es halt nicht mehr, weil jeder kann Anonymous sein. Ja, jeder darf Anonymous sein. Mhm. Nur ob da jeder wirklich so hintersteht, ist dann eben einfach die Frage. Richtig. Also ich sage auch zu meiner Person selber, ich definiere mich hier nicht als Anonymous oder sonst was. Ich bin einfach nur jemand, ein kleines Rädchen im Pressebereich und mehr nicht. Ansonsten bin ich ein Bürger, der an der ganzen Sache teilnimmt, weil er einfach das Gefühl hat, er müsste was ändern. Und sag mal, was Anonymous betrifft, es ist natürlich, auch da spreche ich jetzt nur für mich, es ist natürlich immer ein positives Gefühl, wenn man weiß, dass Anonymous bei einer Seite, bei so einer Sache für einen und nicht gegen einen arbeitet. Insofern ist es jetzt nicht so, dass jemand böse drum wäre, dass Anonymous da auf dem Platz gesichtet wird, um es mal so zu formulieren. Also es ist ja das Projekt, was wir gerade fahren, nämlich eben halt klargestellt, ist ja ein mehr oder weniger, also ich nenne das jetzt mal einfach so, du bist die Stimme, also du vertrittst gerade den Pressebereich von Anonymous Deutschland, in Anführungszeichen. So stelle ich mir das jetzt gerade vor und so soll es auch kommuniziert sein, weil du sprichst ja gerade für den Pressebereich. Genau, ich spreche speziell für den Pressebereich des Camps, aber ich denke, das, was Anonymous in dem Fall zu sagen hat und das Camp, ist wahrscheinlich größtenteils deckungsgleich. Das denke ich einfach auch, weil wir machen ja grundsätzlich da nichts Falsches, sondern ich meine, der Titel ist ja bewusst gewählt, eben halt zum Aufklären für die Trittbrettfahrer. Richtig. Und ansonsten alles, was da weitergeht, glaube ich, wollen wir uns gar nicht anmaßen zu entscheiden. Wir können eigentlich unmittelbar über das berichten, was auf dem Camp passiert, und da haben wir uns einfach gesagt, das ist aus unserer Sicht die Notwendigkeit gegeben, ein bisschen aufzuklären. Nicht nur für uns selber, sondern auch für alle anderen, die sich fragen, wer schwenkt da gerade welche Fahne und was hat der eigentlich im Hintergrund als Motivation, das zu machen. Und insofern, sage ich mal, ist das für uns eine journalistische Grundpflicht, da einfach die Dinge ein bisschen auf den Grund zu gehen. Und wenn wir jetzt die Möglichkeit haben, das zusätzlich noch in einen wunderschönen Podcast zu verpacken, sind wir da natürlich sehr dankbar für. Ja, und dafür nicht. Ich bin ja dankbar für jeden, der mit mir spricht. Also, irgendwie. Ja, so soll es sein. Wir mögen uns alle und bringen was nach vorne. Sehr schön. So sieht's aus. Steigen wir doch vielleicht einfach mal bei den Trittbrettfahrern ein. Wenn ich einmal ganz kurz, warte mal, eine kleine Sekunde. Ja. So, ich brauche dringend eine Räuspertaste hier in meinem Setup. Das ist mir mal so aufgefallen. Ja, wir steigen einfach bei den Trittbrettfahrern ein, oder? Ja, gerne. Dann hau mal einfach so einen Trittbrettfahrer raus und dann sage ich mal dazu irgendwas. Also der Zentralste, der auffällt, ist ganz klar Zeitgeist. Das sind die, die von Anfang an präsent waren. Das sind die, wo die größte Unsicherheit beherrscht, weil wenn zum Beispiel die Linke kommt oder wenn irgendeine sozialistische Arbeiterpartei sonst wie kommt, dann kann man das irgendwo in eine Schublade stecken. Zeitgeist hat bei vielen erstmal ein großes Fragezeichen hervorgerufen. Das heißt, die wären aus meiner Sicht diejenigen, die ganz vorne genannt werden müssten. Okay. Zeitgeist ist, um Zeitgeist zu kennen und Zeitgeist dabei irgendwie zu analysieren, muss man schauen, wie die halt wo entstanden sind. Es gab bei Zeitgeist einen zentralen Film, den ich jetzt hier nicht bewerben will oder so, aber er ist schon wichtig, um halt zu wissen, wie Zeitgeist tickt als Bewegung. Es gibt einen Film, dieser Film hat drei Teile. Der erste Teil beschäftigt sich mit dem Christentum, der zweite Teil beschäftigt sich mit dem World Trade Center und der dritte beschäftigt sich mit Banken, mit der Federal Reserve. Da gibt es mittlerweile zwei Teile von diesem Zeitgeist generell, und es schwingt in diesem ganzen Zeitgeist definitiv eine leichte Esoterik, aber auch eine braune Esoterik mit einem aktiven Antisemitismus. Also die Kurzmessage ist einfach, die Juden haben Jesus Christus ans Kreuz genagelt und seitdem kontrollieren die auch die Banken und alles ist inszeniert worden von den Juden, auch der 11. September. Das ist so die Grundmessage, die man aus Zeitgeist lesen kann. Das ist nur eine Tendenz, aber es ist die man ganz klar merkt. Finde ich persönlich jetzt schon leicht problematisch. Ja, in der Tat. Also, das ist schon, die Filme wirken, und das muss man halt wissen, es gab vor 5 Jahren, man nagelt mich da jetzt nicht mit der konkreten Zahl fest, wurde dieses ganze Werk übersetzt, und zwar von Alexander Benisch. Der hat das Werk persönlich selbst alles übersetzt. Auch sehr schön, dass er alle Stimmen synchronisiert hat, was doch auch total toll klingt. das ist schon ganz großes Kino. Aber Alexander Benisch betreibt halt auch Infokrieg. Und Infokrieg und Zeitgeist geht Hand in Hand. Also es gäbe, glaube ich, keine Infokrieg-Bewegung in Deutschland, die so groß wäre, wenn es keine Zeitgeist-Bewegung gäbe. Ich glaube, das ist schon so eine Art Mutterschiff. Zeitgeist ist problematisch, weil die auch dem, ja, die werben halt für merkwürdige Bücher. Zum Beispiel werben die für ein Buch, das nennt sich das Dschihad-System. Und dann als Untertitel, wie der Islam funktioniert. Also das ist ja schon von der Aussage her, ich meine, dass das Buch als Titel ist ja schon ein reines Problem. Ja, und auch da merke ich, wenn ich gerade mal einklinken darf, auch da merke ich, das klingt eher schon wieder nach Antworten als nach Fragen. Und das deckt sich auch mit dem, was wir halt vor Ort auf dem Camp beobachten. Es sind sehr viele fertige Phrasen, die uns da präsentiert werden. Ja, nur es ist leider da drin auch keine Recherche, da ist eben nichts dran. Also wer wirklich davon ausgeht, um da mal ein ganz präsentes Thema zu haben, dass die USA ihre Gebäude selber in die Luft gesprengt haben und es keine Flugzeuge gab, der hat ein Problem. Ganz einfach, der hat ein ernsthaftes Problem. Der verwehrt sich gegen Tatsachen. Das ist der Grundtenor, mit dem die halt versuchen, sehr viel zu ziehen. Das nennt sich die Truva-Bewegung, also die, die halt die Wahrheit kennen. Ja. Und wenn ich schon sage, ich kenne von allem die Wahrheit und diesen Anspruch habe, von allem die Wahrheit zu kennen, und es dann wirklich nur Bullshit ist, den jeder mit Einfachheit ergoogeln kann, dann ist es einfach Lüge, Propaganda und verhetzend. Richtig, ja. Wenn Alexander Benisch auf seiner Seite wirbt, auf der Infokriegsseite, damit wirbt, sich Bunker anzuschaffen und Affinity Links dort hat, damit er Geld bekommt, falls sich jemand einen Bunker kauft, und auf seinen Shop verlinkt, wo man halt endlos haltbare Nahrungsmittel für das baldige Weltende horten kann, dann ist es einfach ausgelegt auf Angst und Lüge. Ich weiß noch nicht, und das ist das, was ich noch nicht rausgefunden habe, ob die sich das selber glauben. Das weiß ich noch nicht. Also ich bin mir noch nicht sicher, glauben die sich das selbst oder erzählen die das nur, um einen Haufen Geld damit zu verdienen? Das weiß ich noch nicht. Da bin ich noch nicht so ganz drauf gekommen. Und ich würde auch nicht wissen wollen, was von beidem eigentlich schlimmer ist. Das ist echt schwer. Das kommt so auf meine Tagesform an. Ich muss mir da mal ganz kurz, glaube ich, jetzt auch einen Schnaps eingießen, weil das ist wirklich, also das ist an Absurdität kaum zu krönen. Ja, wenn man es bis hinten hindurch denkt, ist wirklich gruselig, die Vorstellung. Egal, ob es jetzt nur um einen schnöden Mammon geht oder ob jemand wirklich da sein gesamtes Lebenskonzept nach ausrichtet. So oder so gruselig. Ja, also ich meine, es ist ja so, Alexander Benisch, der bei Zeitgeist wirklich wichtig zu erwähnen ist mit dem Infokrieg-Zusammenhang, weil die beiden lassen sich nicht trennen, macht ja auch wöchentlich ein Radio. Und das geht dann so 2 oder 3 Stunden und der schafft das wirklich in den 2 oder 3 Stunden, der gibt alles. Der gibt komplett alles. Also da sind Sachen, die kann ich mir gar nicht merken. Ich meine, es ist einmal ganz lustig zum Hören. Wenn man es mehrmals hört, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht sagen, irgendwann glaubt man das, aber irgendwann stellt man fest, okay, der ist echt überzeugt. Der handelt aus irgendeiner tiefen Motivation und der gibt immer wieder Minderheiten die Schuld und es kann einfach nicht richtig sein. Hast du denn Zahlen drüber, wie das dann letztendlich sich auswirkt? Funktioniert diese Strategie? Kommt da wirklich neuer Zulauf oder bedient der, sag ich mal, einen festen Kreis? Maximal. Ich kann das ja nur aus öffentlichen Sachen, die er äußert, halt sehen und an den Serververkehr und die Umzüge, die er gestartet hat mit seinem Server. Und also da muss schon, also vom Equipment her ist er zum Beispiel super ausgestattet. Das ist ganz großes Kino. Der schafft einen Video-Livestream in einer guten Qualität in einem simulierten Studio mit Bluebox. Aha, okay. Also das ist nicht schlecht, dass er das mal eben so schafft, rüber zu streamen in einer guten Qualität. Ich will jetzt nicht sagen Respekt, aber das ist schon nicht übel. Ich meine, die Zeitgeist-Thematik, damit ich da nicht die ganze Zeit Benisch erwähnen muss, aber der ist wirklich wichtig. Die Zeitgeistbewegung hat einen zentralen Fehler in dem System, bei sich selbst auch. Nämlich? Das ist schwierig, weil in Dortmund war jemand zum Beispiel aus der Zeitgeistbewegung auch, der mir aber die ganze Zeit einen von Jesus Christus erzählt hat. Und dass das der einzige Erlöser ist und nur der kann über alles richten und der wird es tun und er kommt wieder. Das heißt, selbst die sind mittlerweile von irgendwelchen merkwürdigen Esoterik-Sekten auch schon unterwandert, sodass es noch mehr verwässert ist. Verstehe. Und spannend. Also gerade wenn man guckt, wie das dann letztendlich hintenrum alles nochmal miteinander verknüpft ist. Das ist ja das, was ich bei mir selber zurzeit bemerke, dass man gar nicht so richtig durchsteckt, wer hintenrum wieder mit wem Kontakt hat und wer wem eigentlich zuarbeitet. Ja, da gibt es, wie gesagt, für Deutschland gibt es ja nur zwei Dinge, die wirklich wichtig sind. Das ist einmal Alexander Benisch, wie gesagt, in Verbindung mit Alex Jones aus den USA. Und die beiden treiben maßgeblich die gesamte Infokrieg- und Zeitgeistbewegung an. Mhm. Dazu muss man natürlich auch wissen, dass Alex Jones, der immer wieder als großes Vorbild da auch zitiert wird, mit Sicherheit, also in Deutschland wäre das strafbar, weil er den Holocaust einfach mal so versucht zu leugnen durch die Blume. Aha, okay. Das tut er. Okay. Ja, nicht so öffentlich, aber durch die Blume tut das. Mhm. Und also wie geht Alexander Benisch denn damit um, wenn du sagst, die beiden sind so eng miteinander vernetzt? Gibt er das auch so wieder oder hat er da eine andere Sicht zu? Es ist schwierig, weil er weiß ja genau, an welchem Rande der Legalität er sich da bewegen kann und was er halt sagen kann, damit es nicht zu problematisch wird. Und wenn er was sagt, was problematisch ist und er wird deswegen abgemahnt oder angegangen, dann hat er wieder den Aufhänger zu sagen, okay, wir leben hier in einer Zensurgesellschaft, ich darf mich nicht äußern, ich bin abgehört worden oder besucht worden vom Staatsschutz. Verstehe. Mhm. Also er macht das natürlich zu seinem Spielball. Er weiß ganz genau, bis zu dem Punkt kann ich gehen. Er hält auch Vorträge zu der Thematik. Eine Thematik, die er mal vorgetragen hat, wo ich mit dabei war, deswegen kenne ich da den internen Zusammenhang auch ganz gut, ist, warum überall Geld fehlt. Und da erzählt er halt in 45 Minuten, dass der Querschnitt ist so, die Juden halten das Geld fest, deswegen fehlt es überall. Das ist ganz einfach dargestellt, in den 45 Minuten sagt er nichts anderes. Tja, Schwarz-Maß-Malerei, wenn es funktioniert. Ich meine, was mich interessieren würde, würdest du denn sagen, dieses ganze Konzept funktioniert deswegen so gut, weil die in eine Lücke stoßen, die von anderen klassischen Religionen jetzt, sage ich mal, gar nicht bedient werden, oder schaffen die sich ihren Markt auf eine ganz andere Weise, eben durch diese Unsicherheit? Na, die schaffen sich keinen religiösen Markt, das glaube ich nicht. Die schaffen sich einen quasi religiösen Markt durch Esoterik, Voodoo und Zauber und weiß der Geier was. Mhm. Und die schaffen sich natürlich den Markt der Leute, die an Verschwörungstheorien glauben. Mhm. Den schaffen die sich damit oder den erobern die damit, weil der Markt existiert ja. Benisch ist fest davon überzeugt, dass Flugzeuge unsere Atmosphäre vergiften mit Chemtrails. Mhm, okay. Da ist er fest davon überzeugt. Aha. Und der glaubt auch jedes Mal, dass seine Zahnpasta hochgiftig ist und deswegen kauft er sich nur ganz spezielle Zahnpasta. Mhm. Also das sind Dinge, die aus dem Verschwörungssektor kommen, die natürlich da massivst überlaufen, weil die halt sagen, oh, da bekomme ich eine Heimat, das ist alles sehr interessant. Und dann streuen die da ihren antisemitistischen Zweifel mit rein. Und dann geht's richtig ab. Also wer an die Protokolle der Weisen von Zion glaubt und dass die Illuminaten den Strichcode erfunden haben, der umgedreht eine 3x6 ist, weil wir alle das Zeichen der Tiere tragen, die sind einfach, es tut mir leid, aber das ist komplett fertig. Eine völlig neue Welt für mich alles. Das ist komplett fertig. Und es ist so fertig, dass man noch nicht mal sagen kann, okay, da ist irgendwo ein bisschen Wahrheit mitgemischt, weil jede gute Lüge braucht ja irgendwo eine Wahrheit. Mhm, oder so dazwischen wird die Lüge halt versteckt, aber das sehe ich da noch nicht mal. Ja. Also ich muss gestehen, ich freue mich richtig auf Klargestellt, unsere kleine Reihe, die wir jetzt hier vorhaben, weil wenn wir uns da jede Woche wirklich eine neue Gruppierung vorknöpfen, speziell ich lerne da unglaublich viel bei. Ich glaube, wenn wir das wirklich so nach außen kommunizieren, auch gerade für die Hörer, für die Leser der Pressemitteilungen etc., wird das eine richtig schöne kleine aufklärerische Serie, die uns allen dann noch einen völlig neuen Zugang zum Thema ermöglicht. Da bin ich von überzeugt. Mein Schnaps ist leer, gehen wir von Zeitgeist weg. Aha. Ja, willst du einen anderen Namen noch hören? Schmeiß mal noch einen rein, ja. Naja, also wer ansonsten auch von Anfang an sehr präsent war, ist die Linke zum Beispiel. Ja, gegen linke Parteien äußere ich mich nicht. Nee, ist für uns auch so ein Thema, wo ich sage, ja, kann man so stehen, wie man will oder so. Im Zweifelsfall bin ich persönlich der Ansicht, jeder, der sich irgendwie an einer friedlichen Demo da beteiligt und im Zweifelsfall eine Flagge schwenkt oder was, ja, wir müssen die Masse kriegen, muss man ganz klar sagen. Die Linke ist halt, also ich habe kein Problem mit der Linke, Der Linke. Ich hab kein Problem mit dieser Partei, weil die sind nicht bösartig. Ja, die sind nicht gefährlich. Von denen geht keine Gefahr aus. Also in deren Parteiprogramm steht nichts, wo ich jetzt sagen würde, da geht eine Gefahr für Leib und Leben oder für irgendwas von aus. Also gar nicht. Die mögen Ansichten haben, die ich nicht teile. Ich würde es auch nicht wertschätzen, wenn die jetzt anfangen, mit ihren Fahnen da durch die Gegend zu rennen. Das würde ich nicht wertschätzen. Aber es wäre mir noch irgendwo egal. Richtig, ja. Wer kraucht da sonst noch rum? Diverse kleine Sachen, von denen ich zum Teil noch nie gehört habe, aber unterm Strich alles irgendwo, was ich mitkriege, was ich auch erzählt bekomme etc., läuft alles bei Zeitgeist zusammen. Deswegen ist es ganz wichtig, sag ich mal, dass du da ein bisschen drauf eingegangen bist, weil das für uns so momentan das Ding ist, was nach außen kommuniziert wird, wenn es um den Bereich Unterwanderung geht. Also wenn es darum geht, dass irgendwer da ein größeres Konzept verfolgen könnte, dann wäre das mit Sicherheit Zeitgeist. Eine andere Gruppierung, die von Anfang an auch präsent war, gerade noch vor dem Camp, als es nur darum ging, auf der Webseite ein paar Links zu sammeln, gerade zu anderen Occupy-Bewegungen, war Echte Demokratie Jetzt. Die hatten wir wirklich sehr präsent und da haben wir uns zum Beispiel auch gewundert, dass für wirklich kleinste Städte Occupy-Demos angesetzt wurden, wo wir gesagt haben, also da wäre es im Zweifelsfall sinnvoller, die Leute 50 Kilometer mit der Bahn irgendwo in eine nächstgrößere Stadt zu schicken, als dass man irgendwo in jedem Kuhdorf 100 Leute auf dem Rathausplatz schickt. Ja, ich gieße nochmal einen Schnaps ein, weil bei denen, da muss ich auch hier, da brauche ich... Ja. Das ist eine Gruppe, die wurde auch vor Ort gesichtet. Auch da muss ich sagen, ich... hab vorher von denen gar nichts gewusst. Der Name erstmal Echte Demokratie ist was, da würde jeder wahrscheinlich von uns ein Häkchen dahinter machen. Wenn man sich das aber dann mal im Einzelnen anguckt, relativiert sich das ein bisschen. Die sind auf dem Platz nicht annähernd so präsent mit Aussagen und mit Fahnen wie die Jungs und Mädels von Zeitgeist, aber speziell im Vorfeld hat man schon gemerkt, wie gut die eigentlich organisiert sind. Ja, die Echte Demokratie Jetzt ist höchst schwierig, würde ich ja jetzt mal einfach nennen, weil ich hatte ja Glück, kann man da jetzt nicht mehr sagen, also das Wort driftet nicht. Ich musste, ich sage einfach jetzt im Nachhinein, ich musste ja mit denen ein Gespräch führen. Und zwar, ich habe seinen Namen wieder vergessen, ich glaube, der hieß, ich habe auch gestern noch mit Jackel darüber gesprochen, ich glaube, der hieß Tim, aber ich bin mir nicht mehr sicher, der hat mir dann einen Namen gesagt und ich habe gesagt, ja, das ist er. Auf jeden Fall mit dem habe ich gesprochen. Und da hat dann der Chat, der IRC, mit zugehört. Und der war komplett fertig. Also der konnte mir die einfachsten Fragen zu seinem Demokratiebegriff, also das muss man wissen, er ist der Betreiber dieser Homepage, und der konnte mir den Demokratiebegriff nicht erläutern. Das wusste er nicht. Er wusste nicht, was für ihn Demokratie ist. Im Gegenzug meinte er aber, dass Wasser durchaus ein Gedächtnis haben könnte. Es ist mit Sicherheit eine auch da schwer esoterische Partei. Die haben auch mehrere esoterische Artikel verlinkt auf deren Seite. Ich gehe mal ganz kurz hier, ich klicke da mal ganz kurz rein, weil es wirklich, also bei aller Liebe nicht. Ich habe dazu auch einen Blog-Eintrag geschrieben, weil, muss ich nur einmal ganz kurz von mir im Blog nach Pissetrinker suchen, dann finde ich das auch sofort. Ja, da haben wir es. Ja, es ist insgesamt ein weiter Themenbereich. Das merken wir alle, dass man wirklich da lauter neue Sachen jeden Tag trifft, die man irgendwie am Anfang gar nicht richtig einschätzen kann. Vor allem gar nicht, wie weit die hintenrum dann wieder doch die gleichen Ziele haben. Die gleichen Ziele ist ja okay. Das Problem ist einfach, was passiert, wenn die Ziele, anders. Was würde passieren, wenn die Echte Demokratie Jetzt in der Lage wäre zu regieren oder irgendwas in der Art und Weise und die Ziele durchgesetzt sind und die dann halt dementsprechend das Sagen hätten. So nenne ich das einfach mal. Was würde dann passieren? Und ich glaube, da passiert bei denen einfach nichts Gutes. Das ist keine gute Sache, was die tun. Die haben hier so einen wunderschönen aus www.sein, also wie bin.de. Das ist eine Zeitschrift fürs ganzheitliche Leben und spirituelle Weiterentwicklung. Das muss ich gar nicht weiterlesen normalerweise. Also wer halt irgendwie fürs ganzheitliche Leben und die spirituelle Weiterentwicklung halt schon wirbt, spirituelle Weiterentwicklung heißt ja nichts anderes als irgendwo auf den Geist mit etwas einwirken. Und alles, was auf den Geist irgendwo einwirkt, in dieser Art und Weise, wie die das hier schreiben, das ist einfach nur krank. Das ist wirklich einfach nur krank. Die Bündelung der Kraft und Energie, Das ist alles, das ist Bullshit. Es gibt einen sehr, sehr schönen, und leider habe ich diesen Link irgendwie verschlammt, da muss mir nochmal der Hoaxmaster helfen. Es gibt eine sehr, sehr schöne Doku, die geht 45 Minuten, und die beschäftigt sich damit, woran man halt wirklich diesen Bullshit erkennt. Und genau das ist es eben hier. Wir haben hier ein pseudo-quasi-religiöses Rumgeschwafel von Phänomenen der stehenden Welle und der Natur. Das ist alles halt, das braucht keine politische Bewegung. Das ist falsch. Also ich habe die Seite jetzt auch gerade offen vor mir und finde, das erinnert jetzt auch ein bisschen an diese ganze Heilpraktiker-Geschichte. Da Ja, wird sehr viel es. mit Steinen und Wässerchen Ja, klar. etc. Ja, klar. Es ist Globuli, Steine und Wässerchen. Und im Gespräch hat er mir halt gesagt: Nein, das ist nicht so. Er hat mir halt gesagt: Nein, wir stehen der Esoterik da auch kritisch gegenüber. Und wir hatten ja einen Eintrag gehabt, der ein bisschen zweideutig war. Es ist nicht ein Eintrag. Also die Mehrheit dieser Einträge sind einfach problematisch und die hängen sich halt in eine Bewegung rein, die das überhaupt nicht will. Also die Occupy-Bewegung möchte ja jetzt nicht irgendwie spirituell beeinflusst werden mit irgendwelchen Wässerchen und Steinen. Nee, also da kann ich wirklich sagen, das, was Konsens im Camp ist und was wir auch so nach außen transportieren, wir definieren uns alle als demokratische Bewegung aus der Mitte der Gesellschaft. Und das sind Das die halt heißt, nicht. wir sagen, wir sind in alle Richtungen für Anregungen, Empfehlungen offen. Wir grenzen auch niemanden aus, sei es jetzt Nationalitäten, Altersstufen, Geschlechter, gesellschaftliche Schichten etc. Wir sind das Dach quasi, unter dem alle sich versammeln. Und wir zusammen wollen an einem Strang ziehen und das, was derzeit alles falsch läuft, in Frage stellen, unseren Unmut zum Ausdruck bringen und irgendwie gemeinschaftlich eine Verbesserung herbeiführen. Da sage ich auch bewusst irgendwie, weil von uns hat keiner ein Patentrezept und derzeit sind Arbeitskreise dabei, überhaupt mal zu gucken, was könnte anders laufen, wie könnten wir da irgendwie einwirken. Aber auch das nehme ich da positiv mit, wir merken, es bewegt sich halt was. Es gibt jetzt so Sachen wie zum Beispiel ein Gesprächsangebot vom Sparkassen- und Giroverband. Habe Also ich auch gelesen, ja. klassische Institutionen kommen auf uns zu. Wie man das jetzt bewertet, jeder für sich, ist wieder eine andere Sache. Das ist klar. Aber allein schon die Tatsache, dass jetzt auch etablierte Institutionen auf die Bewegung an sich aufmerksam werden und mit Gesprächsangeboten kommen, sehe ich als Pressemensch erstmal positiv. Ganz egal, was da für eine Strategie dahinter steckt von deren Seite, das ist wieder was anderes. Aber in dem Moment, wo ich sage, wir sehen das Thema in den Medien, wir sehen das Thema täglich irgendwo gedruckt, ausgestrahlt, gepodcastet, wie auch immer, läuft es nicht falsch und wir erreichen schon mal zum Teil unseren Zweck. Ja, das ist ja gerade der Witz. Also wenn jetzt als Beispiel die echte Demokratie jetzt das Angebot von der Sparkasse erhalten hätte, ich polarisiere jetzt und überspitze das, aber es wäre ja der Fall, dass die sagen, ja, aber wenn wir jetzt ein bisschen mehr Steine hier hinlegen würden und ihren Schreibtisch mehr Richtung Osten ausrichten, dann hätten wir ja, das ist das Problem, was ich einfach sehe. Die werden da so nicht argumentieren. Das ist sehr überspitzt dargestellt. Aber auch Zeitgeist würde sich da hinstellen und wahrscheinlich mit dem auf einem Niveau sprechen, Also was. das kann ich auch, das kann ich wirklich unmittelbar bestätigen, weil was wir wirklich schon erlebt haben, ist, dass das Camp zum Teil in demokratischen Gesprächsstrukturen verharrt, weil eben erst ein Konsens gefunden werden soll. Ja. Aber alle anderen, die uns da mitnutzen oder missbrauchen, egal wie man es definiert, halt mit fertigen Konzepten und Strategien kommen. Das heißt, da führen dann wirklich Leute als Pressesprecher unseres Camps Interviews nach außen und sagen, sie wären das Camp. Vom Camp selber weiß da aber keiner was von. Das sind also Sachen, die laufen, die haben wir schon festgestellt. Und da ist es natürlich dann unglaublich schwierig, dem was entgegenzusetzen, eben weil nicht alle, die da Pressearbeit machen, permanent vor Ort sein können. Und eben weil uns, gebe ich ganz offen zu, zum Teil auch das Hintergrundwissen fehlt. Ist ja auch keine Frage. Ich meine, es kann ja niemand erwarten, das, was ich da betreibe, ist ja mehr oder weniger, wie soll ich es nennen, ein Hobby oder so, wo ich halt eben mit solchen Dingen konfrontiert bin, weil ich es so einfach brauche für meine Podcasts. Also ich wollte ja mit Benisch einen Podcast machen. Er hat ja abgelehnt. Ich wollte mit der echten Demokratie einen Podcast machen. Die haben abgelehnt. Und auch mit der NPD übrigens, die haben bis jetzt noch nicht zugesagt, aber ich glaube, die werden ablehnen. Das heißt für mich einfach nur, die sind gar nicht darauf vorbereitet, kritische Fragen aufgenommen zu haben mit deren dubiosen Antworten dabei. Ja, insofern bin ich da auch sehr gespannt. Das kann ich ja für die Hörer gerade nochmal sagen. Vom Konzept hatten wir beide uns ja darauf geeinigt, dass es so laufen wird, dass wir den Parteien, die wir da befragen oder Organisationen im Vorfeld einen Fragebogen zukommen lassen. Der wird 15 Fragen haben, sodass die Möglichkeit haben, auf 15 zentrale Fragen, die unser gesellschaftliches Miteinander etc. betreffen, eine Aussage zu treffen. Und ich persönlich wage zu bezweifeln, dass da überhaupt was zurückkommt. Sollte was zurückkommen, wird es natürlich umso spannender sein, weil wir die Fragen bewusst so formulieren, dass wir eine eindeutige Rückmeldung bekommen müssten, bewusst im Konjunktiv. Was dann letztendlich kommt, da lassen wir uns alle überraschen. Ich kann nur sagen, bei der Menge von Firmen, Organisationen, Parteien, Institutionen etc., die wir auf dem Camp und bei den Demos beobachten, haben wir Material für viele, viele Podcasts. Absolut. Ein toller Treppenwitz ist übrigens, dass die NPD möchte ja nicht mit mir sprechen oder haben sich beziehungsweise noch nicht gemeldet, was die aber eigentlich müssen, weil der Treppenwitz ist ja, ich besitze einen Presseausweis und somit sind die mir gegenüber ja Aussage verpflichtet eigentlich. Sehr schön. Das ist eigentlich recht lustig, aber die tun es nicht. Und ich bin wirklich schon mit dem Gedanken am Spielen, das Ganze einzuklagen. Was bestimmt massiv lustig ist, aber ich bin das wirklich im Überlegen, ob ich das mir nicht gönne. Also wenn ich so viel Zeit aufbringe, das ist bestimmt nicht schlecht. Ja. Also ich bewundere das wirklich, wenn sich jemand mit dem Thema so intensiv beschäftigt. Für uns ist es auf jeden Fall eine neue Lektion. Und ich denke, das wird in beide Richtungen eine positive Auswirkung haben, was wir da zusammen vorhaben. Das glaube ich auch, da bin ich fest und überzeugt. Willst du noch irgendwas loswerden? Also ich grüße jetzt nicht meine Oma. Nicht? Nee. Wenn ich die Zeit noch nutzen darf, wozu ich gerne aufrufen möchte, ist alle, die in der Umgebung sind, einfach mal nach Frankfurt ins Camp kommen, ein Heißgetränk abholen und mit Leuten ins Gespräch geraten. Das ist unglaublich wichtig, einfach um auch die eigene Sicht der Dinge mal zu hinterfragen oder neue Meinungen kennenzulernen. Für alle, die ein bisschen weiter weg sind und das Gefühl haben, sie möchten helfen, die können sich gerne bei uns auf der Homepage www.occupyfrankfurt.de informieren. Es gibt immer die Möglichkeit, nicht nur im Pressebereich, sondern auch im logistischen Bereich etc. von zu Hause aus mitzuarbeiten, sei es auch nur Flugblätter in der Nachbarschaft zu verteilen. Wir suchen aus allen Bereichen Leute. Grafiker, Texter, Leute, die vielleicht mal einen Leserbrief schreiben, Leute, die eine Presseschau machen, Leute, die im Camp kochen können. Also es gibt wirklich für jeden, der irgendwas kann, einen Verwendungszweck. Und wir sind alle quasi eine große Maschine und jedes kleine Rädchen hilft uns. Also insofern, wer Lust hat, was zu machen, das wäre das, wofür ich die Zeit jetzt nutzen wollte, der ist herzlich eingeladen, einfach vorbeizukommen oder sich auf der Homepage erstmal zu informieren, was wir da im Einzelnen machen. Okay. Was wollte ich jetzt sagen? Ich wollte noch irgendwas sagen. Noch ein Schnaps? Nee, da muss er ja noch eine Gruppierung ansprechen. Weil bei den Gruppierungen muss ich immer einen Schnaps trinken, weil sonst ertrage ich das nur ganz schwer. Oh, wenn es funktioniert. was wollte ich denn sagen? Ich hatte irgendwie jetzt gerade so einen tollen Gedanken, den ich noch äußern wollte. Ach ja, genau. Ja, ich wollte mich auch bedanken. Ich muss in eigener Regie nochmal auch Danke sagen. Und zwar muss ich mich dafür bedanken, dass der Toddialog und die Datensuppe auf Platz 1 und 2 der iTunes-Charts im Bereich Bildung gelangt sind. Das ist super. Es würde mich sehr freuen, wenn klargestellt dann veröffentlicht ist, jetzt der Pilot, dass er dann mindestens auch Platz 3 erreicht, damit vor der BBC die ersten drei Plätze belegt sind durch dieses Projekt. Das würde mich dann wirklich sehr, sehr freuen. Respekt und Applaus von meiner Seite. Tolle Leistung. Ja, das ist okay. Ich weiß ja immer noch nicht, wie viele Klicks dahinter stecken. Das weiß ich ja alles noch nicht, aber ihr lasst mich mal etwa überraschen. Mhm. Sehr schön. Ja, ich danke dir herzlich für den Piloten, dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Wann gehen wir denn nächste Woche raus? Also wir sind derzeit dabei, den Fragebogen rauszuschicken. Wir fangen mit einer Organisation an, die wir zusammen halt entsprechend festlegen. Und ich hatte mir zum Ziel gesetzt, dass wir 3 Tage Vorlauf geben zur Rückerwartung des Fragebogens. Weil wer ernsthaft gewillt ist, uns auf die 15 Fragen, die es sein werden, eine Antwort zu geben, müsste mit 3 Tagen eigentlich hinkommen. Sollen wir einfach mal pauschal sagen, wir gehen jeden Dienstag raus, damit die Hörer sich darauf auch einstellen können? Ja, wäre mir sehr recht. Ja, das ist super. Dann würde ich jetzt einfach sagen, ich mache mal einen Kalender fertig, wann was gesendet wird und dann gehen wir dienstags mit klargestellt raus. Wunderbar. Ja, Matthias, ich sag vielen Dank. Ebenso. Dank ist auf meiner Seite. Auch im Namen des ganzen Presseteams und der Occupy-Bewegung. Gerne. Dann stoppe ich jetzt einfach das Recording. Wunderbar. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.